Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 30 mit der im November 2022 verstorbenen Gal Costa, Ovi Wright, Otis Redding, Groove Holmes, Larry Young mit Tony Williams und John McLaughlin, Jack McDuff, Ted Green, The Five Royals, The Mills Brothers, The Ink Spots, The Moon Gloves, Steve Cropper mit Albert King und Pop Staples und der britischen Band Traffic. Das war Something Got a Hold of My Toe von der britischen Band Traffic, von ihrer LP Last Exit aus dem Jahre 1969, und das ist Framats musikalisches Fundbüro. Eigentlich sollte der zweiminütige Instrumentaltitel gar nicht mit auf das dritte Album, aber irgendwie kam es dann doch zustande mit Steve Winwood, Chris Wood, Jim Capaldi und Dave Mason, der übrigens nur noch auf zwei Titeln dieser LP zu hören war, diesen und einen weiteren kurzen Titel von etwa 2,5 Minuten. Gal Costa war eine brasilianische Sängerin, die in den 1960er Jahren Teil der Bewegung Tropicalismo, dessen bekanntester Musiker außerhalb Europas vermutlich Gilberto Gil war. Tropicalismo war weniger als ein festgelegter Musikstil zu sehen, sondern eher als eine Art von Reaktion auf den Militärputsch, der in Brasilien zu dieser Zeit geschah, und die damit eingehende Politik. Vore Começar bedeutet auf Deutsch, ich werde neu anfangen. Im Text heißt es unter anderem, ich weiß nicht, warum ich so viel leide. Meine Freude ist gespielt, das Glück schon vergessen. Aber ich werde ab jetzt neu anfangen, nicht mehr traurig sein und meine ganze Philosophie ändern. Es ist nie leicht, Ironie oder Sarkasmus besonders in einer anderen Sprache zu verstehen oder zu deuten, Aber wenn man bedenkt, dass Ende der 60er Jahre zum Beispiel Gilberto Gil ins Exil musste und einige Musiker und Künstler des Tropicalismo sogar gefoltert oder in den Tod getrieben wurden, dann sehe ich im Zusammenhang mit der Leadgitarre, die wir am Schluss dieses Stückes hören, doch schon eine nicht so gemeinte Aussage, wie sie Gal Costa tätigt, sondern eher das Gegenteil. Das könnte man so deuten, dass am Ende die Fassade bröckelt und zerbricht, weil der Interpret diese Farce auch gar nicht mitmachen will oder kann. Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida. A minha alegria é uma coisa tão fingida. A felicidade já é coisa esquecida. Mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. Quero amor e quero amar, quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou mudar. Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida. A minha alegria é uma coisa tão fingida. A felicidade já é coisa esquecida. Mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. E quero amar, quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora eu vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou mudar. Tropicalismo öffnete sich Brasilien der europäischen und vor allem der amerikanischen Popmusik. In den 60er Jahren öffneten sich die britische Musiker der schwarzen amerikanischen Soulmusik. Im Sommer 1964 nahm Obi Wright, ein Soulsänger aus dem Süden der USA, Sets How Strong My Love Is auf. Ein halbes Jahr später coverte Otis Redding dieses Stück und machte es zu seinem eigenen. Und wenn man nicht richtig hinhört, merkt man nicht einmal, dass es das gleiche Stück sein soll. Nein, es ist auch nicht das gleiche Stück. Otis Redding hat es eigentlich erst zu dem Klassiker gemacht, der es wurde, und den dann kurze Zeit später die Stones und danach die Hollies und noch etliche andere als das Cover nachspielten, das man allgemein kennt. Das heißt nicht, dass Ori Wrights Version von That's How Strong My Love Is schlecht wäre. Nein, es ist eine gute Soul-Nummer, die allerdings erst durch Otis Reddings Bearbeitung zum Klassiker wurde. Wir hören zuerst Ori Wright, danach Otis Redding. That's how strong my love is. Mitte der 1950er Jahre revolutionierte der Organist Jimmy Smith den Klang und die Spielweise der Hammond B3-Orgel. Diesen Sound und diese Spielweise beeinflusste die Organisten die ganzen 60er Jahre lang. Natürlich auch die Rockmusiker. Es folgen drei Aufnahmen aus den Jahren 1966 bis 1969 mit Organisten. Groove Holmes eröffnet das Dreierpack mit Blues for Wina Wina. Dann ebenfalls eine Live-Aufnahme, Larry Young mit Tony Williams Lifetime, To Him, To Whom It May Concern, 1969 live eingespielt. Gefolgt von Jack McDuff, Channel One, auch eine Live-Aufnahme, allerdings unter Studiobedingungen, 1969 im Chess-Studio gemacht. Groove Holmes und Jack McDuff, 1966 bzw. 1969, klangen stilistisch doch relativ ähnlich, während Larry Young mit Tony Williams am Schlagzeug und John McLaughlin an der Gitarre, also auch ein Orgeltrio, doch schon sehr, sehr anders klang. Larry Young hatte 1966 schon mit Herbie Hancock an dessen Soundtrack zu Blow Up mitgewirkt und sowohl Herbie Hancock wie auch McLaughlin und Tony Williams spielten mit Miles Davis in seiner sogenannten Jazzrock-Phase und natürlich war auch Larry Young in diesen Sessions zum Teil involviert. Während bei Organisten der Jimmy Smith Generation Jack McDuff oder auch etwas jünger Groove Holmes noch Gospel und Blues herauszuhören waren, beziehungsweise die Haupteinflüsse waren, so kam bei Larry Young noch der Einfluss der Rockmusik dazu. Er hatte unter anderem mit Jimi Hendrix gejammt. Thank you. Bevor eine Runde mit Gesangsgruppen folgt, noch zur Entspannung Ted Green, der Gitarrist, der 1977 ganz allein Old Man River aufnahm. Die Doo-Wop-Gruppe The Five Royals wurde 1951 von den beiden Brüdern Loman und Clarence Powling gegründet. Loman war der Leadsänger, Komponist und Gitarrist der Band. Er komponierte unter anderem Think, das James Brown coverte, Tell the Truth, das Ray Charles coverte und Dedicated to the One I Love, das hören wir gleich, das die Shirelles und später die Mamas und Papas ebenfalls coverten. Loman, Paulings Bruder, Clarence Powling, nannte sich irgendwann nur noch Clarence Powell und arbeitete bei Motown unter anderem für Stevie Wonder. Als die Mills Brothers ihren Titel, den wir gleich hören werden, I Heard, aufnahmen, existierten sie schon 4 Jahre. Das war 1932 und sie hatten eine sehr lange Karriere, die bis in die 80er Jahre ging und darüber hinaus von ihren Söhnen und sogar Enkeln bis ins 21. Jahrhundert weitergeführt wurde. Die Inkspots existierten immerhin auch gut 20 Jahre von 1934 bis 1954 und ihr Leadsänger Bill Kenny war Role Model für viele oder sagen wir mal sehr viele Doo-Wop-Tenöre, obwohl weder Doo-Wop-Band noch Rock'n'Roller wählte man die Inkspots 1989 in die Rock'n'Roll Hall of Fame. 1953 gründete Harvey Fuqua, dessen Onkel Charlie Fuqua bei den Inkspots war, die Moonglows. Der Diskjockey Alan Freed nahm die Band unter seine Fittiche, verschaffte Plattenaufnahmen, Namen und Filmauftritte. Die Band hatte einige Hits, unter anderem den wir in der Viererrunde als letzten hören werden, Sincerely aus dem Jahre 1954. This is dedicated to the one I love. Let me one I love. Bob. Oh, I heard. Yes, I heard. Though it wasn't told to me, I only heard. Oh, I heard. Yes, I heard. Though it wasn't buzzed to me, I only heard. Now he said that she didn't know where she got it. But he said that she said that the law was gonna stop it. Oh, I heard. Yes, I heard. Though it wasn't told to me, I only heard. Oh, I heard. What'd you hear, boy? Yes, I heard. Better tell me something. Though it wasn't told to me, I only heard. Little keyhole business. Oh, I heard. Ear dropping. Yes, I heard. Though it wasn't buzzed to me, I only heard. Well, what'd you hear now? Now he said that she didn't know where she got it. Uh-huh. But he said that she said that the law was going to stop it. Oh, I heard. I understand. Yes, I heard. Yeah. Though it wasn't told to me, I only heard. Well, boy, you ain't heard nothing. I overheard the same conversation last night, and it wasn't told to me, I only heard. What'd you hear, boy? Well, you don't have to tell nobody, see, because I overheard this, and it wasn't told to me, I only heard. Well, tell us what you heard. Now, he said that she didn't know where to buy it. And if it ever got out again, boy, there'd be a terrible riot. Oh, I heard. Yes, I heard. And it wasn't told to me, I only heard. All we heard, yes, we heard. Though it wasn't told to us, we only heard. All we heard, yes, we heard. Though it wasn't buzzed to us, we only heard. Now he said that she didn't know where she got it. But he said that the law was gonna stop it. All we heard, yes, we heard. Though it wasn't told to us, we only heard. Is that what you heard, boy? Bottle, bottle, bottle, bottle. sincerely. Oh, yes, sincerely. 'Cause I love you so dearly. Please stay behind. Sincerely. Abschluss der heutigen Sendung Framats musikalisches Fundbüro bilden Steve Cropper, Albert King, Pop Staples, drei Ausnahme-Gitarristen und Stilisten, Gitarrenlegenden. Das Besondere bei der Aufnahme von Water ist, dass wir mal nicht Albert King oder Pop Staples als Sänger hören, sondern den sonst eher stummen Steve Cropper. Das war's mit Framats musikalisches Fundbüro. Ich, Frank Matthias, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Give me water.